Mannen sind traurig, ihr ganzes Leben. Manche finden, wenn auch ein kurzes Glück. Als ich dich traf, in mir ein Beben, als würde es nur uns beide geben. Du gabst mir meine Träume wohl zurück. Die Liebe heiß, sanft wie die Mimose. Wir nahmen dem anderen gar nichts krumm. Doch dann die Zeit, der Herbst zeitlose, ganz mager, bleich die Diagnose. Krebs im vorgeschrittenen Stadium. Und ich dachte, wir hätten noch so viel Zeit, Momente voll Zweisamkeit. Seltsam, was das Leben schreibt. Eine geht, Schwerhart, der übrig bleibt. Du bist fort, ich bin's noch her. Doch mit mir ging kein Teil von mir. Ich werd nie mehr derselbe sein. Nur kurz danach trug ich dich zu Grabe, wie ein Abschied, Gruß, ein Strahl des Lichts. Deine Liebe trag ich als Gabe, womit ich nicht gerechnet habe. Wir planen, aber planbar ist doch nichts. Und ich dachte, wir hätten noch so viel Zeit, Momente voll Zweisamkeit. Seltsam, was das Leben schreit. Eine geht, schwer hat's der, der übrig bleibt. Du bist fort, ich bin's noch her. Doch mit dir ging kein Teil von mir. Ich will nie mehr derselbe sein. Und ich dachte, wir hätten noch so viel Zeit, ein ganzes Leben, eine kleine Ewigkeit. Seltsam, wie das Leben ist, ist der Pessimist nur mehr der Realist. Du bist fort, ich bin noch hier. Such nach dir, schau, lausch an der Tür. Ich werde nie mehr vollständig sein.